1993 kam ein Junge auf die Welt. Er suchte Glück, Reichtum und Geld. Einmal reisen, das ist sein Traum. Alles, was er hat, wollte ich auch. Das ist, ich bleibe Rap. Die Maske, was ich gern hätte. Muss das echt sein? Yeah. Sie schauen mich an, als wär ich ein kriminelles Dreckschwein. Was das hier schaut mich an, als wär ich ein ehrenloser Bastard. Bleib der Junge von Assi, Bruder. Die Mutter, die du hast, ist wie ein Straßenluder. Ja, ja, Zivka, trink ein Body und bete zu Beste. Erst komm ich und dann kommt die Letzte. Außer staunende Gesichter, schaut in den Spiegel. Ehrenlose Wichser, fickt euch. Ich bleibe Rap, denn die mich nicht kennen. Ich wissen nicht, dass ich auf über 40 Deluxe-Boxen penne. Die wissen nicht, dass sie Rap grad verkennen. 49 mal Top 10, doch sie wollen's nicht anerkennen. Fake Rapper denken, sie wären mit Sex-Catching im Trend. Doch sprechen Englisch wie Lothar und sind von Selfies ein Fan. Eure Mucke ist scheiße, meine ist für die Fam. Einer X, ich bleibe Rap, das solltet ihr anerkennen. Früher noch illegal die Alben auf CDs brennen. Heute kaufen, man muss die Reelen von den Fakes trennen. Ich bleibe Rap, das sieht man daran, wie ich übern Beat renn. Und locker leicht so nebenbei, ein, zwei Fake Rapper bang. 900 Euro in der Packung, wie viel? Ich arbeite für Rap, deshalb frag ich wie viel. Und ja, vielleicht hab ich noch gerade kein Deal. Doch ich bleibe Rap, für mich ist das mehr als ein Spiel. Real. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleib Rap, egal wer mich disst. Ich laufe weiter durch den Dreck, ich mache weiterhin ne Rap. Zieh die Kippe aus dem Bag, scheiße weiterhin auf Trap. Trage immer noch mein Cap, du bleibst weiterhin ein Depp. Ich geh zum Mackey auf nen guten Chicken Rap. Ziehe weiter meine Lines und drücke mir den Korn rein. Ich komme nachts in dein Haus durch den Schornstein. Rapper verkleiden sich, als wären sie ein Superheld. Ob du noch lachst, wenn ein Zahn in deine Suppe fällt. Du hast Angst wie ein Kaninchen im Bau. Durch mich wurde auch Sabinchen zur Frau. Ich rappe weiterhin auf 90 BPM und zieh in einen Kreuzzug mit dem Fan. Jeder, der mich disst, kriegt einen Handkantenschlag. Mein Rap ist tödlich wie der Anschlag in Prag. Ich schreibe Texte einfach so im Minutentakt. Bei deiner Mucke muss ich immer wieder muten, Spaß. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Deutsche Rapper leben von Harzen, treffen nicht bei den Takt. Doch behaupten, sie hätten es mit Hip-Hop stets weit geschafft. Ich bleibe Rap, weil ich authentisch, cool und ehrgeizig bin. Denn seit geraumer Zeit macht das alles hier einen Sinn. Wo steh ich morgen, wenn ich nicht das tu, was in meinem Blut fließt? Mann, ich zerstöre jetzt den Beat und zeig's dir bei Meet & Greet. Ich höre Hip-Hop seit den 90ern und bin dir Kind voraus. Mann, was willst du mir erzählen von den Benz und dem Haus? Ich hab den Baggy-Trend durchlebt und nach Zielen gestrebt. Jeden Tag hab ich die Hip-Hop-Hymnen auf den Boxen erlebt. Kein Wunder, dass sie alle Rap wie aus einer Psycho-Anstalt. Denn ihr kennt es ja nicht anders, oben auf mit Gewalt. Wie Kylie-Style und Alpha-Jacke war der Trend auf der Street. Doch Hip-Hop ist viel mehr als Musik, es ist antik. Goldene Zeiten, wir bleiben Rap immer treu und wollen die Botschaft bringen. Hört euch dieses Brett hier doch an und wie die Ausnahme klingt. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Peace. Das ist, ich bleibe Rap, weil die Scheiße in mich steckt. Nie hör ich auf, nimm mein Blatt und Papier, schreib's wieder auf. Ich bleibe Rap und schreib's endlich raus. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Peace.